Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur heutigen Soundcheck-Folge. Heute Nacht gibt's knapp 2 Stunden Spektakel mit Tiefgang. Um die französische Band Raoul Petit geht's bis um 3 Uhr. Am Mikrofon ist Michael Frank. Je suis l'homme à rayures, je suis peint et jamais ne dépeint. L'homme à rayures, on le peint là où il s'y attend le moins. Sur les murs, dans les jardins, fatalement on me peinture. De lignes claires et d'autres obscures, je me fonds dans la nature. Il n'y a pas de refrain, car ce ne sert à rien. Il n'y a pas de refrain, car ce ne sert à rien. À rien, à rien, à rien. Sur le visage et sur les mains, doucement je ne sens rien. Un trait dur et l'autre fin, on me fend et me hachure. À la nuit noire ou au matin, à toute heure je vous assure. En peau de zèbre et de chagrin, on me facture un écrin. Il n'y a pas de refrain, car ça ne sert à rien. Il n'y a pas de refrain, car ça ne sert à rien. À rien, à rien. Merci, de rien. Oh là là. On me ceint et me capture, on m'étreint me tenant bien. Mes barreaux sont en dorure, mais sans clé et la serrure. Je suis l'homme à rayures, l'homme à rayures. Je suis l'homme à rayures, l'homme à rayures. Je suis l'homme à rayures, l'homme à rayures. Je suis l'homme à rayures, l'homme à rayures. Oh, mais t'as rayé mon disque. Rien du tout. Das war ein Selbstporträt eines Menschen mit Streifenmuster. L'homme à rayures. Die erste Strophe lässt sich in etwa wie folgt übersetzen. Ich bin der Mann mit Streifen, bemalt, nie verblassend. Der Streifenmann. Man malt ihn an, wo man am wenigsten damit rechnet. Auf den Mauern, in den Gärten. Und fatalerweise bemalt man mich mit klaren Strichen und dann wieder mit dunklen. Ich verschmelze mit der Natur. Ein Refrain hat das Lied nicht, zumindest behauptet das der Refrain des Liedes. Il n'y a pas de refrain, car ça ne sert à rien. Zu Deutsch, einen Refrain gibt's nicht, der bringt eh nix. L'homme à rayures ist ein Track vom 10. Album der französischen Band Raoul Petit. Yes Futur heißt es, es erschien im Frühjahr dieses Jahres. Die Band hat ihre Wurzeln in der südfranzösischen Stadt Apt. Sie gibt es schon seit 1979, eine erste Platte erschien 1984. Nachdem sie schon vielen Menschen in Frankreich glücklich gemacht hatten, traten sie im Jahr 2000 unter anderem auch in Ungarn, Spanien und Kanada auf und vor wenigen Wochen spielten Raoul Petit das erste Mal live in Deutschland bei der diesjährigen Zapanale in Bad Doberan. Dank an dieser Stelle den Organisatoren der Zapanale, die diese hochfällige Deutschlandpremiere arrangiert haben. Die Auftritte von Raoul Petit sind mehr als reine Konzerte. Die vielköpfige Combo präsentiert eine Revue mit häufigen Kostümwechseln und diversen Requisiten. Die Songinhalte und deren Hauptpersonen werden von Sänger Christian Picard und ein oder zwei Co-Sängerinnen szenisch aufgeführt. Und der Rest der Band steht auch selten still. Hier ist eine Ode an ein besonders wirkmächtiges Baufahrzeug. In glühenden Farben werden die Vorteile eines Bulldozers beschrieben. Man kann sich damit einen Weg freischaufeln, wohin man auch will. Teure Campingplätze sind ein Ding der Vergangenheit und die Hitze des Auspuffs lässt sich zum Grillen nutzen. Das sind natürlich nur ein paar der Vorteile eines Bulldozers. Im abschließenden Refrain heißt es: Ich wäre so gerne Bulldozerfahrer geworden, hätte so gern mit seiner Schaufel und dem Schlagbohrer gespielt. Aber jetzt ist es zu spät. Musik. qu'un bulldozer travaille en agglomération. On peut voir de loin les pulsations du gyrophure. Ensuite on entend le doux murmure de ses pignons. Et l'on peut humer le chaud parfum de son nectar. Le chauffeur avec adresse relève les mâchoires et les pose avec souplesse sur le bord du trottoir. Il arrache ainsi 3 tonnes de canalisation. Du même qu'on privant d'eau la moitié de la population. J'aurais voulu être conducteur de pépasse. Jouer de la pelle mécanique ou du marteau piqueur. À la rigueur. J'aimerais tellement conduire un caterpillar. Jouer de rouleau compresseur ou conduire un tracteur. Tout le monde pouvait s'acheter un bulldozer. En guise de caravane, on attellerait un container. On pourrait se frayer des chemins sommaires où l'on veut. S'en serait fini de terrain de camping trop onéreux. On pourrait de temps en temps faire tourner le moteur. Que toute la fourmi se souvienne de la bonne odeur. On profiterait de la chaleur du tuyau d'échappement pour s'accueillir des brochettes, comme dans le bon vieux temps. J'aurais voulu être conducteur de j'aimerais tellement conduire un caterpillar. Jouer de rouleau compresseur ou conduire un tracteur. C'est le muni de grands bons qui poussent le goudron. Avec innocent un doux le son. Ces chenilles grandes et piques sur les limaçons. Corde hors du passage pour piéton. Carrosse de l'enfer, tu m'emmènes sur la route de l'espoir. De l'espoir et pour payer le mazout, j'aurais vendu ta mère. Car étant chevalier des 4 ans, j'aurais gagné la guerre. Bulldozer, bulldozer, j'écrasais les voitures. J'enfonce les clôtures, je déracine toutes tes cultures. Sachez que le siège est muni de ressorts à suspension qui m'évite. Mais c'est trop fort les accidents des terrains. Et comment s'en sentir, Régis à la moindre pression. Un mille pieds sur dans l'allègrement, l'accélérateur à la fin. Bulldozer, bulldozer, bulldozer, bulldozer. Vas-y les filles. Si d'un ange appareil, agiter le propriétaire, j'arracherai les panneaux publicitaires, détacherai le goudron, le séparerai de la terre et l'enverrai pourrir dans l'atmosphère. Et si tu veux parler mon frère, tu peux dire ce que tu veux, ce que tu penses, depuis longtemps tu peux le dire. Car tu as le droit à la parole de dire ce que tu penses. Oui, j'ai quelque chose à dire. Si j'avais un bulldozer, j'achèterais 300 kilos de pommes de terre. J'irais les offrir à ma mère pour qu'elle les mette dans son frigidaire. Ça va pas mon frère, 300 kilos de pommes de terre. T'as vu ta ou toi, hein? Oui, hein? Quoi? Oui, mais tu la connais pas ma mère. Il se trouve justement que je viens d'acquérir un bulldozer. J'en suis très content, très content. Je sais pas moi, des hamburgers alors. Ouais, ça ne sert à rien de le peindre en verre ou de le décorer de n'importe quelle manière. Mais faut le laisser jaune comme le soleil, afin que l'on me voie de loin. Afin que l'on te voie de loin. Oh, afin que l'on me voie de loin. Afin que l'on te voie de loin. Ah, là que font de moi de loin. À là que font de loin de loin. Oh, afin que l'on me voie de loin, loin, loin. Afin que l'on te voie de loin. Afin que l'on me voie de loin. À la rigueur. J'aimerais tellement conduire un caterpillar. Je te roule Das war eine Liebeserklärung an einen Bulldozer unbekannter Marke, zu finden auf dem 6. Album der Band Raoul Petit. Tête de Crâne ist der Titel der Platte, sie erschien im Jahr 1995. Gegründet wurde die Band, wie schon gesagt, 1979. Ein Duo des Gitarristen Fred Trias mit einem Flötisten fusionierte mit einem Gitarrentrio. Anfangs komponierte und spielte man ausschließlich Instrumentalstücke. Fred Thea war Anfang der 70er Jahre mit 21 Jahren zum absoluten Zappa-Fan geworden. Auslöser war die LP Changa's Revenge. Auch die anderen Bandmitglieder begeisterten sich für Zappa oder Captain Beefheart. Der Bandname selber, Raoul Petit, ist natürlich keine reale Person, sondern Resultat eines kreativen Missverständnisses. Als bei einer Party Zappas Doppelalbum 200 Motels lief, schnappte man einen Dialogfetzen auf, der klang wie Raoul Petit. Nach und nach wurde die Band erweitert. Hinzu kam Christian Picard alias Carton, der Hauptsänger und Rollendarsteller, dazu auch noch Co-Sängerinnen und Darstellerinnen und ein kompletter Bläsersatz. Fred Thea erzählte mir 1996 bei einem Interview, Zappa sei schon so etwas wie ein Vorbild, gleichzeitig wollte man aber frei sein, jedwede Musik zu spielen, auf die man Lust hat. Das nächste Chanson von Raoul Petit heißt Les Pâtes Noires. Schwarze Nudeln ist in der französischen Sprache ein Ausdruck für Vollwertnudeln und Ähnliches. Gleichzeitig verbirgt sich bei Raoul Petit dahinter ein Wortspiel, das auf schwarze Hände anspielt, gedacht als Hommage an die Band Mano Negra. Und noch eine Anspielung steckt in dem Song. Die Textzeilen darin über den verdorbenen Planeten Erde und den Schrei des Hasses machen sich über die Düstermänner diverser Rockspielarten lustig. Ursprünglich erschien Les Pâtes Noires 1989-90 auf dem Album Karai. Hier ist eine Live-Version aus dem Jahr 1994. Spaghetti. exclusivement de mauvaises racines ramassées dangereusement sur les parois, escarpées des ravines du sèche, ma beauté en rampant dans les flaques sanglantes et sort du lycée par les puits épicés, par les égouts des villes. Cesser de faire le jeu de mon verre solitaire, d'arrêter de m'enduire les parois du colon de purée bovine dans un petit pain rond. Dans un petit pain rond. Cesser de faire le jeu de tous les tortionnaires, résister à la pression de n'importe quelle manière. J'ai tout compris ce que vous dites. C'est bon. Partager sauvagement les murs écroulés d'une ruine avec des rescapés, fuyant les tyrans sans craindre la famine. Du sèche enduré, les pointes acérées, des averses fêtées par le vent. Supporter sans mot, dire sans dire mot, les toiles glacées, les rayons brûlants. Brûlant, oui. Brûlant. Brûlant. Brûlant. Brûlant. Pour cesser de faire le jeu de tous les tortionnaires, d'inverser le cours de ma mutation en purée ovine dans un petit pain rond. Dans un petit pain rond. Cesser de faire le jeu de tous les tortionnaires, résister à la pression de n'importe quelle manière. J'ai tout compris ce que vous dites. C'est bon. Ok. Um die französische Band Raoul Petit geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Das war gerade Musik aus den Jahren 1994 und 2003. Die Live-Version von Les Pattes Noires wurde veröffentlicht auf einem Album mit dem sympathischen Titel Lauter die Gitarren, Plus fort les guitares. Das zweite Stück kommt von dem vorletzten Album der Band, Danton Culte heißt es. Der Reggae-Groove mit Hochgeschwindigkeits-Rap und Balkanbläsern hat den Titel Fouidom. Nachdem ich das seltsam geschriebene Wort in einem Lexikon ohne Erfolg nachgeschlagen und mir dann noch einmal den Text im Booklet durchgelesen hatte, dämmerte es mir so langsam, Fouidom ist eines dieser Raoul Petit-typischen Wortspiele. Das englische Wort Freedom steckt dahinter und im Text ist an einer Stelle davon die Rede, damit aufzuhören, das Spiel all der Folterer mitzuspielen und sich dem Druck zu widersetzen, egal welcher Art. Das Album Danton Culte erschien im Jahr 2003 und ist das letzte, das mit Beteiligung von Gründer Fred Teillard entstand. Seither verfolgt Fred Teillard seine musikalischen Interessen mit der Band Fritz Kartoffel. Ich wiederhole, Fritz Kartoffel. Kartoffel hier mit einem F. Mehr zu Fred Teillards und seinem Faible für die deutsche Sprache später. Why should you why? quand même ne plus souffrir. Mais notre amour n'est pas mort. Puisque tu m'aimes, reste quand même. Ne plus se dire les mots les pires. Das war eine Trilogie mit noch einmal anderen Facetten der Band Raoul Petit. Los ging's mit einer überarbeiteten Fassung einer Collage, die im Original 1989-90 erschienen war, als Schlussstück des Albums Karai. Allerlei Gesangszeilen aus den Songs dieser Platten wurden hier mit Bezügen auf die damals aktuelle Acid-House-Musik zusammengemixt. Die Version, die hier zu hören war, fügte House-Beats hinzu. Veröffentlicht wurde sie auf der erweiterten CD-Ausgabe des Albums Vivant. Auch die beiden Stücke danach kommen von diesem Album, ein Remix der herrlichen Schnulze Puisque tu m'aimes aus dem Jahr 1998 und eine Miniatur, die an eine Hawaii-Persiflage von Spike Jones erinnert. Die einzige Textzeile darin ist Raoul Petit, ça n'existe pas, Raoul Petit gibt es nicht. Das Album Vivant erschien ursprünglich 1986 als zweites Album von Raoul Petit. Es ist eine Sammlung von frühen Aufnahmen und Live-Mitschnitten. Eines der ältesten Tondokumente von Raoul Petit stammt aus dem Jahr 1981. Je voudrais être aimé, ich würde gern geliebt werden. Dans la poche de mon veston, je planque toujours un petit calepin. C'est avec soin que j'y note les rendez-vous avec les nanas du coin. Je suis tout seul et ne viennent point, je suis tout seul et ne viennent point. Ah, je guette, je prospecte, j'inspecte. Ah, oh, où je mate, j'agate, dégaigne. Je rentre à la baraque, j'en ai marre de prendre ma claque. Ici je suis le roi, je peux faire n'importe quoi. Je rentre à la baraque, j'en ai marre de prendre ma claque. Ici je suis le roi, je peux faire n'importe quoi. J'ouvre le frigidaire, je sors le camembert. Je me fais une tartine, je pense à Martine. Bouteille, et je pense à Mireille. J'enlève mes chaussures et je pense à Arthur. Sur le pick-up, deux briefs sur un fond de pipe, trois spots, quatre pin-up et c'est parti, les gars, accrochez les vélos. Vie plein tête et des orgasmes plein les mains. Ça me suffit pour attendre, mais j'espère que demain je pourrais être aimé même si c'est moi le plus laid. Je pourrais être aimé même si c'est moi le plus laid. Je pourrais être aimé même si c'est moi le plus laid. Je pourrais être aimé même si c'est moi le plus laid. Genau 30 Jahre alt ist diese Version von Je voudrais être aimé von Raoul Petit. Der Songtext ist von Gitarrist Fred Teillard, die Musik von der ganzen Band, Sänger Christian Picard alias Caton war damals auch schon mit von der Partie. Je voudrais être aimé ist eine der Nummern, in denen der Einfluss Frank Zappas am deutlichsten hörbar ist und getreu Zappas Maxime der Conceptual Continuity werden bei Raoul Petit gute Ideen auch nicht vergessen. 14 Jahre später, 1995, tauchte der Song Je voudrais être aimé in einer radikal anderen Version auf dem Album Tête de Crâne wieder auf. 1984, etwa 5 Jahre nach Bandgründung, erschien das erste Album von Raoul Petit, C'est sûr, si t'as sûr. Aufgenommen wurde es Ende 83. Mein Lieblingsstück der Platte handelt von Straßenarbeiten und ihrer Wirkung auf den Helden. Es beruhigt mich zu wissen, dass auf französischen Straßen ein Bauarbeitenschild steht und ein bisschen weiter dahinter sind sie dann, die Bauarbeiten. Bauarbeiten und Klaviere. Das wäre doch sonst absurd. Qu'au début de la route, il y avait un panneau. Tandis que je circule à vitesse limitée sur la voix matérialisée. Contorsionné aux limites des courbatures, je me penche pour mieux regarder. Panneau des Travaux, Raoul Petit, anno 1983-84, mit Impressionen einer Autofahrt durch Frankreich. Veröffentlicht wurde die Nummer auf dem ersten Album von Raoul Petit, Césures, si t'assures. Ebenfalls aus dem Jahr 1984 kommt der nächste Live-Mitschnitt, Marcel heißt der Titelheld. Verkörpert wird er von Carton bzw. Christian Picard. Marcels Ehefrau, Georgette, wird von einer der Co-Sängerinnen gespielt, vermutlich von Odile Avezard. Marcel ist eine Art Wutbürger, nur einer von der anderen Sorte. Nach dem Abendessen läuft ein Film im Fernsehen, da ruft ihn seine Frau, die am Fenster steht, »Komm schnell, da hat jemand Licht in der Garage gemacht.« Marcel springt auf und kann gerade noch sehen, wie sich ein paar Typen mit 3 Flaschen Wein aus dem Staub machen. Leider hat er keine Zeit mehr, seine Flinte zu laden, aber bald würden sie dafür bezahlen. »Marcel, Marcel, pense à ton cœur, denk an dein Herz«, ruft seine Frau Georgette dazwischen. Aber da geht die Tirade schon weiter. Gar nicht ausstehen kann es Marcel, wenn er die Typen im Supermarkt sieht, wie sie mit den Mädchen rumknutschen, nur um ihn zu ärgern. Mit den Nachbarn hat er auch schon gesprochen und man ist sich einig, man wird sich von den Kerlen nicht auf der Nase herumtanzen lassen, man wird nicht all das hart Erarbeitete der letzten Jahrzehnte sich nehmen lassen. Nous tirerons sans sommation. Wir werden schießen, ohne Ankündigung. souper, je regarde des films à la télé. Das war eine Live-Version des Minidramas Marcel von Raoul Petit. Mitgeschnitten wurde die Nummer 1984, erstmalig veröffentlicht 1996, als Teil der Live-Retrospektive Les Introuvables. Die erste Stunde der Soundcheck-Revue zu Raoul Petit geht so langsam zu Ende. Gleich um 2 Uhr gibt's hier die Deutschlandfunk-Nachrichten. Jetzt aber Gelegenheit, dem kreativen Geist der Band zu folgen, wie einen Songtext in komplett unterschiedliche Musikgewänder steckt. Die erste Version wurde live mitgeschnitten 1983. Odile Avezard ist hier die Gesangssolistin. 8 Jahre später erscheint der Song auf dem Album Moulet à la Louche. Diesmal singt Carton alias Christian Picard. Das Lied heißt Les Trois Rondes und handelt davon, was passieren kann, wenn man sich auf der Straße nach Münzen bückt, die man aus der löchrigen Hosentasche verloren hat. Natürlich sind sie im Brackwasser der Gosse gelandet. Thank you. J'ai ramassé mes trois ronds qui étaient tombés de la poche trouée de mon pantalon. J'ai trituré les os au maître d'un caniveau de haut niveau. Oh non, man. Un coup d'atane dans le croupion. Je vais écraser nez sur le coudron. C'est là que je ramasse une panne d'égout. J'ai jeté du vent sur le ringard. Caresse-moi dans ses mâchoires. Deutschlandfunk.